Herzlich willkommen zu unserem Podcast Punk, Chaos oder doch Musik. Ich bin Marc Todt und ich werde euch heute mit Martin Kugler über das Wort Punk erzählen, bis hin zu seinen heutigen Ausprägungen. Hallo, ich bin Martin Kugler und ich heiße euch auch herzlich willkommen bei unserem Podcast. Marc, was ist eigentlich Punk? Ich möchte zuerst einmal ein Zitat vorlesen. Frag 40 Punk-Rockers, wie sie Punk definieren, und du wirst 40 verschiedene Antworten kriegen. Und sie werden alle richtig sein. Im Wörterbuch steht, dass Punk eine Musikrichtung ist und auch für Leute benutzt werden kann, die Anhänger von Punk sind. Aber das war nicht immer so. Shakespeare benutzte das Wort Punk für Prostituierte. Später im 17. Jahrhundert wurde das Wort für Schießpulver gebraucht. Während des amerikanischen Bürgerkriegs entstanden die Redewendungen Fight Like Punk oder As Rotten As Punk. Danach ging das Wort eine weitere Entwicklung durch und bedeutete dann von schlechter Qualität. Und dann wurde ja auch das Wort für Musiker gebraucht, über den man dachte, dass sie von schlechter Qualität seien oder halt eben von Musik. Beispielsweise hat jemand mal Elvis Presley als Punk bezeichnet. Während der 60er dann wurde das Wort immer häufiger gebraucht und dann während den 70ern etablierte es sich so, dass man das Wort dann für die Musikrichtung gebraucht hat und später dann nannten sich auch die Anhänger dieser Musikrichtung Punks. Man überlegt sich dann vielleicht, wie kann man einen Punk erkennen oder was sind seine Merkmale? Eines der wichtigsten Merkmale eines Punks ist das Aussehen, welches aus gerissenen Jeans besteht und einer Lederjacke. Zum Aussehen gehören auch noch die Körpermodifikationen wie Piercings und Tattoos. Noch ein wichtiges Merkmal ist der Tanzstil Pogo. Das Verhalten des Punks ist auch ein wichtiges Merkmal, welches teils kriminell und auch kontrovers ist. Dies kann man am Lied Anarchy in the UK einfach erkennen. Es sind aber nicht nur Namen von Liedern, aber auch Bandnamen wie London SS. Obwohl es eigentlich für London Social Security steht, hört es sich sehr kontrovers an, was die Bandmitglieder wussten. Daran erkennt man also Punks. Aber was sind die typischen Merkmale von Punkmusik? Ich finde eine Karikatur von John Holmstrong erklärt das sehr gut. Laut der Karikatur ist Punkrock Rock'n'Roll von Leuten, die keine große Fähigkeit als Musiker hatten, aber trotzdem ein Bedürfnis fühlten, sich in der Musik auszudrücken. Da finde ich, dass er nicht Unrecht hat. Sonst ist Punk als Musik sehr verwandt mit Rock'n'Roll, weil es aus zwei Gitarristen, einem Bassist, einem Schlagzeugspieler und einem Sänger besteht. Dabei ist der Gitarrenverstärker übersteuert und es hat einen hohen Tempi. Und teils hat es auch eine raue Stimme, wodurch es meiner Meinung nach sehr chaotisch klingt. Ein weiteres Merkmal vom Punk, was wichtig zu erwähnen ist, ist, dass es häufig zu Wiederholungen von Strophen kommt. Nun kommen wir zur Entstehung von Punk. Punk hat den Garage Rock aus den 60ern als Vorgänger. Punk hat eigentlich damit begonnen, dass Danny Fields, eines der Godfathers of Punk, er ist ein Musikmanager und er nahm unter anderem die Bands MC5 und The Stooges unter Vertrag. Später dann im Jahre 1975 auch die Ramones. Ein wichtiger Ort für die Punk-Szene war der New Yorker Punk Club Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers oder kurz CBGB. Es ist noch heute eines der Pilgerstätten für Punks. Und dort hatten sehr viele Punk-Pioniere ihren Anfang. beispielsweise Bandmitglieder von Suicide oder The Dictators. Teils waren dort aber auch New Wave Künstler. New Wave entstand später vom Punk, dazu kommen wir noch. Dort hat dann auch Danny Fields die Ramones entdeckt im CBGB. Zu dieser Zeit war eines der wichtigsten Punks Richard Hell vom Band Richard Hell and the Voidoids. Er war nämlich eines der ersten, welcher den typischen Punk-Look gemacht hat. Also eine Stachelfrisur, ein zerrissenen T-Shirt und schwarze Lederjacke. Gegen 1976 feierte Punk dann auch seine Erfolge im Vereinigten Königreich. Bands wie Sex Pistols, Ramones und London SS hatten sehr viel Erfolg. Nun spielen wir ein Lied von Ramones ab, nämlich Blitzkrieg Bob. Hey! Noch eine interessante Sache über den Punk ist, dass vier bedeutende Künstler von jüdischer Abstammung sind. Dazu schrieb der Autor Stephen Lee Bieber, dass Punk eigentlich wie die jüdische Geschichte reflektieren würde, die Geschichte vom Dazugehören, Nicht-Dazugehören oder vom Ausgrenzung und Vertreibung und auch der Unsicherheit. Nun kommen wir zur Spaltung vom Punk. Martin, wie ist denn das ganz genau passiert? Das ging so ab. Ende 1970er, Anfang 1980er gab es so viele Musiker, die sich dem Punk angehängt haben, dass es zu Unterschieden führte. Diese Unterschiede waren, dass die eine Seite mehr für das Publikum spielte, wobei die andere mehr für die Ideologie des Anarchismus spielte und wurde somit immer mehr und mehr politisch. Somit entstand New Wave, Anarcho-Punk, Hardcore-Punk, Gothic Rock. Ich fasse kurz und bündig zusammen. Punk wurde früher als Wort für andere Zwecke gebraucht als heute. Trotzdem hat es heutzutage keine richtige Definition. Punks steht aber für die Leute, die Punk-Liebhaber sind. Öfters ist ihr Aussehen mit sehr auffälligen Merkmalen geprägt und sie verhalten sich auch wie Gesetzlose. Punk ist auch sehr eng mit dem Anarchismus verknüpft. Anarchisten streben einen völlig unabhängigen Lebensstil an, wo jeder um sich selber sorgen muss. Punk selber als Musik ist verwandt mit dem Rock'n'Roll, neben kleineren Unterschieden und dem Wiederholen der Strophen, was man noch kurz dann hören kann beim Outro. Punk hatte seine Blütezeit in den 1970er und wurde unter anderem von Musikmanager Danny Fields und von Richard Hell geprägt. Dann um 1980 fing Punk sich an zu spalten in neue Subgenres und endete die Blütezeit. Trotz dem Verlust an Popularität gibt es heute noch Musiker, die Punk machen, auch in anderen Ländern. Obwohl sich Punk seit den 70ern, also seine Blütezeit, verändert hat, ist es immer noch genauso chaotisch, wie es damals war. Hier noch ein Beispiel, welches im Jahre 2022 rauskam. Beige von Team Scheiße.